Der junge Hitler, gesendet im Juni 1967 im Deutschlandfunk. Im Jahre 1925 erschien der erste Band einer politischen Veröffentlichung, die seit 1945 in den Buchhandlungen nicht mehr zu kaufen ist und in den Bibliotheken unter Verschluss gehalten wird. Gemeint ist Hitlers Buch »Mein Kampf«. In den 20 Jahren seines Vertriebes zwischen 1925 und 1945 erreichte es eine Gesamtauflage von über 10 Millionen Exemplaren und Übersetzungen in 16 verschiedenen Sprachen. Trotzdem ist die Behauptung möglich, dass das Buch in Deutschland zwar viel gekauft und auch vor allem zwischen 1933 und 1945 an sichtbarer Stelle aufgestellt, jedoch wenig gelesen wurde. Ein Satz aus Hitlers Mein Kampf wurde durch Geschichtsunterricht, Publizistik und Propaganda bekannt und berühmt. Nämlich die von Hitler am Ende des 7. Kapitels getroffene Feststellung: Ich aber beschloss, Politiker zu werden. Hitler wollte mit diesem Satz seine Leser glauben machen, er habe unter dem Eindruck des militärischen Zusammenbruchs des kaiserlichen Deutschen Reiches im Herbst 1918 den leidenschaftlichen Entschluss gefasst, die dem deutschen Volke dadurch zugefügte Schmach zu tilgen. Er habe sich deshalb der Politik zugewandt. Im Lazarett Pasewalk bei Stettin erfuhr Hitler von den tiefgreifenden Veränderungen der politischen Verhältnisse in Deutschland. Dass er daraufhin den Entschluss fasste, Politiker zu werden, wusste er jedoch erst Jahre später bei der Niederschrift des ersten Bandes seines Buches »Mein Kampf«. In einer Versammlung am 29. Oktober 1920 sagte er über seine Revolutionserlebnisse lediglich: Ich bin am 5. und 6. November bei Stettin gewesen und habe die Matrosen gehört, die englische Kriegsschiffe mit roten Fahnen gesehen haben wollten und von englischen Funksprüchen erzählten, dass die Engländer auf den Schiffen revolutioniert hätten. Die Deutschen sollten nur nachfolgen. Und als sie folgten, sind sie die Einzigen gewesen. Nachdem Hitler in seinen nicht wenigen Reden bis zum missglückten Bierkellerputsch vom 9. November 1923 kein Wort über den angeblich im Herbst 1918 gefassten Entschluss verlor, drängt sich die Vermutung auf, seine Begegnung mit der Politik wurde nicht durch eigene Willensleistung, sondern durch bisher nicht bekannte Umstände veranlasst. Die Akten beweisen die Richtigkeit dieser Annahme. Nicht Hitler kam zur Politik, die Politik kam zu Hitler. Schauplatz dieser Handlung war München. Als Hitler Ende November 1918 aus dem Lazarett in die bayerische Hauptstadt zurückkehrte, wurde München von revolutionärem Fieber geschüttelt. In Bayern war seit dem 7. November 1918 eine revolutionäre Regierung an der Herrschaft, an deren Spitze Kurt Eisner stand. Der Redakteur Kurt Eisner, führendes Mitglied der unabhängigen Sozialdemokraten in Bayern, hatte mit einem Demonstrationszug die überkommene politische Ordnung zum Einsturz gebracht. Eisner versuchte mit dem Eifer des politischen Schwärmers zu regieren. Da wurde er auf dem Weg zur Eröffnung des neu gewählten Landtages am 21. Februar 1919 von einem Leutnant des Infanterieleibregiments Anton Graf Arco Wallay niedergeschossen. Ein Zeitgenosse, Oskar Maria Graf, berichtet in seinem Bekenntnisbuch »Wir sind Gefangene« darüber: Eines Morgens lief es wie ein Lauffeuer in alle Winkel und Ecken der aufgepeitschten Stadt. Kurt Eisner ermordet. Minister Auer schwer verwundet. Zentrumsabgeordneter Osel tot. Major Jahreis angeschossen. Schießerei und Panik im Landtag. Man schrieb den 21. Februar. Der Landtag sollte heute eröffnet werden. Es war klar kalt. Ich rannte, so wie ich war, ohne Hut und Mantel weiter. Alles in mir war durcheinandergewühlt. Die Glocken von allen Türmen fingen zu läuten an. Die Trambahnen hörten mit einem Male zu fahren auf. Da und dort stieß jemand eine rote Fahne mit Trauerflor zum Fenster heraus. Und eine schwere, ungewisse Stille brach an. Plötzlich fuhr vorne am Promenadeplatz ein vollbesetztes Lastauto mit dichten Fahnen und Maschinengewehren vorüber. Und laut schrie es herunter: Rache für Eisner. Furchtbar wie ein Sturmsignal klang es. Und furchtbar wie ein gellender, verzweifelter Aufschrei brach es aus den Hunderten: Rache, Rache für Eisner. Mir lief es kalt über den Rücken. Die Furcht war begründet. Die politische Lage Bayerns verschärfte sich rasch. Landtag und Landesregierung flohen nach Bamberg. Radikale Kräfte riefen am 13. April die Räterepublik Bayern aus. Am 1. Mai entsetzten regierungstreue Truppen München. Die Bewohner Münchens atmeten auf, als in den Straßen der Stadt keine Schüsse mehr fielen. Das am 11. Mai 1919 in der bayerischen Landeshauptstadt errichtete Reichswehrgruppenkommando 4, dem alle in Bayern stationierten Reichswehreinheiten unterstellt wurden, brachte den politischen Verhältnissen größtes Interesse entgegen. Seine Abteilung 1b als Nachrichtenabteilung, Aufklärungs- und Presseabteilung bekannt geworden, erhielt den Auftrag, sowohl die politische Haltung der Truppe zu beobachten, als auch die allgemeine politische Entwicklung in Stadt und Land zu überwachen und im Sinne der von der Reichswehr vertretenen Anschauungen zu beeinflussen. In Ausführung dieses Befehles führte die Nachrichtenabteilung des Reichswehrgruppenkommandos an der Universität München sogenannte Aufklärungskurse durch. Zu den Rednern des ersten Aufklärungskurses gehörte auch der Historiker Karl Alexander von Müller, der in seinen 1954 erschienenen Erinnerungen Mars und Venus über eine dabei gemachte Begegnung berichtet. Nach dem Schluss meines Vortrags und der folgenden lebhaften Erörterung stieß ich in dem sich leerenden Saal auf eine kleine Gruppe, die mich aufhielt. Sie schien festgebannt um einen Mann in ihrer Mitte, der mit einer seltsam gutturalen Stimme unaufhaltsam und mit wachsender Leidenschaft auf sie einsprach. Ich hatte das sonderbare Gefühl, als ob ihre Erregung sein Werk wäre und zugleich wieder ihm selbst die Stimme gäbe. Ich sah ein bleiches, mageres Gesicht unter einer unsoldatisch hereinhängenden Haarsträhne mit kurzgeschnittenem Schnurrbart und großen, hellblauen, fanatisch kalt aufglänzenden Augen. Nach dem nächsten Vortrag wartete ich, ob er sich in der Aussprache melden würde. Jedoch es geschah so wenig wie beim ersten Mal. »Weißt du, dass du einen rednerischen Naturtenor unter deinen Ausbildern hast?« fragte ich nach der Stunde meinen alten Schulkameraden. »Wo sitzt er denn?« Ich wies nach der Stelle. »So«, erwiderte er, »das ist der Hitler vom List-Regiment. Sieh, Hitler, kommen Sie mal raus da.« Und der Gerufene kam gehorsam mit linkischen Bewegungen, wie mir schien in einer Art trotziger Verlegenheit, aufs Podium. Das Gespräch blieb unergiebig. Ich ahnte nicht, dass ich hier kaum 7 Monate nach dem Zusammenbruch des Bismarckschen Kaiserreiches, kaum 4 Wochen nach dem gewaltsamen Ende der ersten deutschen Räterepublik, noch ehe der verhängnisvolle Versailler Friede unterzeichnet würde, zum ersten Mal dem blutigen Schicksalsmann begegnet war, der bald ein ganzes Volk fast 2 Jahrzehnte lang mit seiner besessenen Rede wie im Fieberrausch betäuben und über Opfer und Heldentaten, über Anspannungen, Verbrechen und Gräuel ohne Ende in einen Zusammenbruch reißen sollte, neben dem alles, was wir jetzt an Umsturz und Zerstörung erlebt hatten, als ein beinahe harmloses Vorspiel versank. Die Beteiligung an dem vom Reichswehrgruppenkommando 4 veranstalteten Aufklärungskurs war für den Gefreiten mit der seltsam gutturalen Stimme, für Adolf Hitler, der erste Schritt in die Politik. Sein Name erscheint zum ersten Mal in einer von der Nachrichtenabteilung angelegten Liste von Vertrauensmännern der in München stationierten Reichswehreinheiten, die wahrscheinlich Ende Mai 1919 geschrieben wurde. Als V-Mann war Hitler Agent und Spitzel der Nachrichtenabteilung. Er hatte in persönlichen Gesprächen seiner Kameraden für die von der Reichswehr propagierte politische Ansicht zu gewinnen und unter ihnen Flugblätter und Broschüren zu verteilen. Er hat aber auch über die Stimmung der Truppe zu berichten. Sein Eifer und seine Geschicklichkeit fielen auf. Von seiner rednerischen Gewandtheit wurde mit Respekt gesprochen. Hauptmann Karl Mayer, ein hervorragend qualifizierter Generalstabsoffizier, kannte Hitler bereits, als ihn Professor von Müller auf ihn aufmerksam machte. Hitlers Name stand auf der Liste seiner V-Männer. Mayer erinnerte sich Hitlers wieder, als er kurze Zeit später dessen Bericht über die Verhältnisse im Lager Lechfeld erhielt. Dort waren Reichswehreinheiten untergebracht. Auch diente das Lager Entlassungen von aus Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Soldaten. Ein General fand bei einer Besichtigung, dass die politische Moral der dort stationierten Truppen im Argen liege. Das zuständige Reichswehrgruppenkommando in München wies seine Abteilung 1B an, nach Lager Lechfeld ein Aufklärungskommando zu entsenden. Unter den dafür abgestellten Unteroffizieren und Soldaten wurde unter Nummer 17 aufgeführt: Infanterist Hitler, Adolf, 2. Infanterieregiment, Abwicklungsstelle. Zwischen dem 20. und 25. August war das unter der Leitung des Infanteristen Rudolf Beischlag stehende Aufklärungskommando im Lager Lechfeld tätig. Nach dem erhalten gebliebenen Dienstplan hielt Hitler 2 Vorträge, einen über Friedensbedingungen und Wiederaufbau und den anderen über sozial- und wirtschaftspolitische Schlagworte. Hitler vollzog damit seinen politischen Auftritt in der Öffentlichkeit. Seine Zuhörer waren Soldaten, die auf die Entlassung warteten. Unter ihnen erzielte Hitler beachtliche Erfolge. In dem am 21. August vom Kompaniechef der Lagerkompanie an das Reichswehrgruppenkommando in München erstatteten Bericht hieß es: Der erste gestern gehaltene Vortrag behandelte das Thema »Wen trifft die Schuld am Weltkrieg?« Der Vortrag war in leicht fasslicher Art gehalten und erweckte bei den geistig regeren Leuten der Kompanie großes Interesse. Durch Ergänzungen und weitergreifende Ausführungen des gefreiten Hitler wurde die Grundlage für eine Diskussion geschaffen. Der gleiche Offizier, Oberleutnant Bent, erwähnte Hitler auch in seinem am 25. August gefertigten Abschlussbericht, wobei er Besorgnisse und Befürchtungen über dessen antisemitische Agitation zum Ausdruck brachte. Die Aufklärung fand nur bei den Reichswehrtruppen statt. An Vorträgen wurden gehalten durch Herrn Beischlag, der die einzelnen Themen in sachlicher Art behandelte. Wer trägt die Schuld am Weltkrieg? Der Aufstieg Deutschlands im 19. Jahrhundert? Weltkrieg und Weltrevolution? Aus den Tagen der Münchner Räterepublik? Über die politischen Parteien? Goethe und Deutschland? Vorzüglich ergänzt wurde er durch den gefreiten Hitler, der einzelne Punkte aus den verschiedenen Vorträgen herausgriff und in äußerst temperamentvoller, leicht fasslicher Art sie den Leuten klarmachte. Gelegentlich eines sehr schönen, klaren und temperamentvollen Vortrages des gefreiten Hitler über den Kapitalismus, der dabei die Judenfrage streifte, ja, streifen musste, entstanden über die Art und Weise gelegentlich einer Besprechung der Abteilung mit mir Meinungsverschiedenheiten, ob man klar und unverblümt seine Meinung äußern solle oder in etwas verschleierter Form. Ich sah mich veranlasst anzuordnen, dass bei Behandlung dieser Fragen möglichst vorsichtig vorgegangen werden solle und dass zu deutliche Hinweise auf die dem deutschen Volke fremde Rasse nach Möglichkeit zu vermeiden seien. Der Leiter der Abteilung 1b des Reichswehrgruppenkommandos, Hauptmann Meyer, ließ die lobenden Erwähnungen Hitlers nicht unberücksichtigt. Er zog ihn laufend zu Arbeiten und Aufgaben seiner Abteilung heran. Am 4. September 1919 wandte sich ein Teilnehmer des Aufklärungskurses an Hauptmann Meyer mit der Bitte, ihm Auskunft über den vom Ausschuss für Volksaufklärung in Berlin geführten Kampf gegen das Judentum zu geben. Der Briefschreiber Adolf Gemlich aus Ulm fasste sein Anliegen in der Frage zusammen: Wie verhält sich eigentlich die Regierungssozialdemokratie gegenüber dem Judentum? Gehören zur Gleichberechtigung der Völker auch die Juden mit in das sozialistische Programm, auch wenn man sie als eine Gefahr für das Völkertum betrachten muss? Hauptmann Meyer war dienstlich zu sehr in Anspruch genommen, um die Frage selbst zu beantworten. Er beauftragte damit den gefreiten Hitler. Dieser beantwortete am 16. September 1919 den Brief Gemlichs. Diese Antwort ist das erste schriftliche Zeugnis seiner politischen Tätigkeit. Hitler schrieb: Der Antisemitismus als politische Bewegung darf nicht und kann nicht bestimmt werden durch Momente des Gefühls, sondern durch die Erkenntnis von Tatsachen. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muss führen zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des Juden, die er, nur zum Unterschied der anderen zwischen uns lebenden Fremden, besitzt, Fremdengesetzgebung. Sein letztes Ziel aber muss, unverrückbar, die Entfernung der Juden überhaupt sein. Meyer versäumte nicht, Hitler zu danken. Er fügte seinem Schreiben die Frage an, ob Hitler telefonisch zu erreichen sei. Meyer legte auf einen ständigen Kontakt mit Hitler Wert. Meyer und nicht, wie vielfach angenommen wird, Ernst Röhm, war die vorgesetzte Dienststelle, von der Hitler in Mein Kampf berichtete, sie habe ihn beauftragt, eine Versammlung der Deutschen Arbeiterpartei zu besuchen. Das Reichswehrgruppenkommando 4 überwachte im Spätsommer 1919 über 50 wirkende Parteien und politische Gruppen. Es ließ laufend Informationen über interne Vorgänge und Berichte über öffentliche Veranstaltungen sammeln. Diese Kontrolle betraf auch die kleine Deutsche Arbeiterpartei. Ihr Gründer, der Maschinenschlosser Anton Drexler, war 1917 der Vaterlandspartei beigetreten. Am 7. März 1918 hatte er einen freien Arbeitsausschuss für einen guten Frieden. Am 15. Januar 1919 mit dem Journalisten Karl Harrer die Deutsche Arbeiterpartei gegründet. Die Deutsche Arbeiterpartei machte sich erst im Sommer 1919 bemerkbar. Auf ihrer Zusammenkunft am 12. September 1919 sprach Gottfried Feder, der sich besonderer Förderung auch des Reichswehrgruppenkommandos erfreute, über das Thema: Wie und mit welchen Mitteln beseitigt man den Kapitalismus? An der Versammlung nahm auf dienstlichen Befehl der Gefreite Adolf Hitler in Zivil teil. In der sich anschließenden Diskussion forderte ein Redner die Lostrennung Bayerns vom Reich. Dieser Vorschlag veranlasste Hitler, sich zu Wort zu melden. In kurzen, rhetorisch eindrucksvollen Ausführungen wies er den Gedanken einer Separierung Bayerns zurück. Er fand damit so starke Zustimmung, dass der Diskussionsredner, der diesen Gedanken vorgetragen hatte, noch vor dem Ende der Rede Hitlers das Lokal verließ. Die Anwesenden wurden von Hitlers rednerischem Talent beeindruckt. Der Parteivorsitzende Drexler überreichte Hitler beim Verlassen des Lokals seine Flugschrift »Mein politisches Erwachen« aus dem Tagebuch eines deutschen Arbeiters. Die weitere Fühlungnahme zwischen den Vorstandsmitgliedern der unbedeutenden Deutschen Arbeiterpartei und Hitler ließ nicht auf sich warten. Damit begann sowohl in der Geschichte der jungen Partei als auch in der Entwicklung Hitlers ein neuer Abschnitt. Zum ersten Mal stellte sich Hitler am 13. November 1919 im Ebolbräukeller den Mitgliedern der Deutschen Arbeiterpartei als Redner vor. Ein anderer V-Mann des Reichswehrgruppenkommandos 4 erstattete darüber Bericht. Der erste Vortragende, Herr Hitler, entledigte sich seines Themas Brest-Litowsk in meisterhafter Weise. Er ist Kaufmann und Wirt, berufsmäßiger Werberedner. Mit der Rede in der Parteiversammlung vom 13. November machte Hitler einen weiteren Schritt in die Öffentlichkeit. Er begann seinen Aufstieg in der Deutschen Arbeiterpartei, deren alleinige Führung er im Sommer 1921 übernahm. Zwei Themen begleiteten Hitler auf seinem Weg in die Politik. Ein wilder Antisemitismus und ein entschiedener Kampf gegen den Vertrag von Versailles. Es dauerte nicht lange, bis die Deutsche Arbeiterpartei und ihr bedeutendster Agitator von der Öffentlichkeit beachtet wurden. Aber die Münchner nahmen beide nicht ernst. Für sie war der Österreicher ein Schwabinger. Noch als Angehöriger der Reichswehr verkündete Hitler am 24. Februar 1920 das Programm der NSDAP. Ein anderer Reichswehrangehöriger, Hauptmann Ernst Röhm, berichtete darüber in seiner nach 1934 verbotenen Geschichte eines Hochverräters. Am 24. Februar 1920 gab die Partei in einer großen Massenversammlung im Festsaale des Hofbräuhauses zum ersten Mal vor einer breiten Öffentlichkeit in 25 Punkten die Ziele der Bewegung bekannt. Zur Werbung für die Partei erschien ein Flugblatt mit dem Titel »Warum musste die Deutsche Arbeiterpartei kommen? Was will sie?« In ihm wurde nach langatmigen antisemitischen Darlegungen über Gründung und Ziel der neuen Partei gesagt: »Die Ziele sind gesteckt. Punkt für Punkt, ohne einen Schritt zu weichen, werden sie hartnäckig verfolgt. Arbeiter haben die Richtlinien entworfen. Wirkliche Arbeiter, die sich in selbstloser Weise opfern und sich, weil es nicht mehr anders geht, mit ihrem ganzen Realidealismus, ja mit ihrem Leben, für die rücksichtslose Durchführung des Programms einsetzen.« Am 31. März 1920 wurde Hitler aus der Reichswehr entlassen. Er hatte zwar noch immer keinen Beruf, wohl aber ein politisches Ziel. Fast jeden Abend sprach er auf einer Veranstaltung der NSDAP oder einer der mit ihr rivalisierenden Parteien und Organisationen. Bereits im frühen Sommer 1920 sprach Hitler außerhalb Münchens, in Kolbermoor bei Rosenheim und in Rosenheim selbst. Bei seinen Versammlungen ging es nicht nur laut, sondern auch handfest zu. Raufereien waren nicht selten. Zwischenrufer mussten damit rechnen, an die frische Luft gesetzt zu werden. Im Bericht über die Versammlung vom 14. August 1920 heißt es: Auf die Rede des Herrn Hitler schrie ein Kerl immer Pfui, während die anderen immer sehr richtig betonten. Aber mit dem Pfui-Rufe wurde kurzer Prozess gemacht. Er flog durch den Saal. Auf der Treppe wurde er dann von einem Schutzmann in Schutz genommen, sonst wäre er vielleicht nicht mehr ganz heimgekommen. Der Bericht über die Versammlung vom 28. August 1920 bemerkte: Der Saal war sehr voll. Ein Mann, der den Herrn Hitler einen Affen hieß, wurde mit aller Gemütsruhe hinausbefördert. Inzwischen war auch die Münchner Presse auf die Veranstaltungen der NSDAP aufmerksam geworden. Die Münchner Post, Organ der Münchner SPD, schrieb am 14. August 1920: Die Gaudi, die in letzter Zeit mit Versammlungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei verbunden ist, übt ihre Zugkraft aus. Die Glosse schloss mit der Feststellung: Eines hat Herr Hitler los, das muss man ihm lassen. Er ist der gerissenste Hetzer, der derzeit in München sein Unwesen treibt. Seit Hitlers politischen Redeübungen im Lager Lechfeld war erst ein Jahr vergangen. Hitler hatte erreicht, dass man in München von ihm Kenntnis nahm. Es dauerte nur noch einige Monate, bis ihn der Ministerpräsident des Freistaates Bayern empfing. Damit wurde er sozusagen als Politiker legitimiert. Dieses Ziel erreichte er durch die Gunst verschiedener Umstände. Weil redegewandte Soldaten gesucht wurden, bot sich Hitler eine Chance, die er geschickt nutzte. Er erhielt dadurch die dienstliche und auch finanzielle Förderung des Leiters der Nachrichtenabteilung im Reichswehrgruppenkommando 4, Hauptmann Meyer. Dieser ebnete ihm den Weg zu politischer Propaganda und zu parteipolitischer Tätigkeit. Den Namen seines ersten Gönners hat Hitler verschwiegen. Karl Meyer nahm im Sommer 1920 seinen Abschied. Seine politische Entwicklung führte ihn von rechts nach links. Er näherte sich den Sozialdemokraten. Im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold nahm er etliche Jahre eine führende Stellung ein. Sein Tod im Konzentrationslager demonstriert auf eigene Weise den verschlungenen Weg der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts. Drexler und Hitler nahmen am 7. und 8. August 1920 an einer Tagung völkischer Gruppen und Parteien in Salzburg teil, die von der Deutschen Nationalsozialistischen Partei in den Sudetenländern und Österreich und der Deutschsozialistischen Partei veranstaltet wurde. Hitler lernte dabei gleichgesinnte Agitatoren und Politiker kennen, die ihn zu einer Veranstaltungstournee nach Österreich einluden. Zwischen dem 29. September und dem 11. Oktober 1920 sprach Hitler auf Versammlungen in Innsbruck, Salzburg, St. Pölten und Wien. Die Deutsche Arbeiterpartei nannte sich seit dem Salzburger Parteitag Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Sie übernahm den Parteinamen einer seit der Jahrhundertwende in Österreich bestehenden völkischen Gruppe. Nach München zurückgekehrt, unterstützte Hitler den Parteivorsitzenden Drexler bei den Bemühungen, eine Zeitung zu gründen oder zu erwerben. Seit seiner Entlassung aus der Reichswehr war er Berufspolitiker geworden und lebte ausschließlich von der politischen Agitation. Im Winter 1920-21 sprach Hitler mehrmals in der Woche, bisweilen jeden Tag, in Versammlungen, deren Besucherzahl unaufhaltsam anstieg. Der Historiker Karl Alexander von Müller erzählt über seinen damaligen Eindruck, den er von Hitler hatte. Ich für meine Person fühlte zwar schon eine Art Dämonie in der Wirkung, die dieser absonderliche Mann auf andere ausübte, aber er selbst blieb für mich merkwürdig farblos und deshalb uninteressant. Einmal ging mir eine goethische Bemerkung durch den Sinn, die mich in meiner Jugend schon erstaunt hatte, dass die dämonischen Naturen oft weder an Geist noch an Talenten hervorragten. Aber ich bedachte nicht die unmittelbar folgenden Worte, dass eine ungeheure Gewalt von ihnen ausgehe, dass alle vereinten sittlichen Kräfte nichts gegen sie vermöchten und dass niemand sagen könne, wie weit sich eine solche Wirkung erstrecken werde. Ich glaube, nicht wenigen mag es wie mir ergangen sein. Und heute möchte ich sagen, dass auch hier eine der Voraussetzungen seines späteren, unbegreiflichen Aufstiegs lag. Er hatte keine einzigartige, eigenwüchsige geistige Physiognomie, die die Aufmerksamkeit auch der Kritik früh auf ihn gelenkt hätte. Er schien, obwohl er schon immer wachsende Massen um sich versammelte und aufpeitschte, doch nur das Mundstück allgemeiner und zwar sehr verschiedenartiger Stimmungen, ohne klares, persönliches Profil. Man nahm ihn nicht ernst genug, bis es zu spät war. Die bayerischen Behörden ließen Hitler gewähren. Das ermutigte ihn, herausfordernd aufzutreten. Wo immer sich eine Gelegenheit bot, einer zusammengeströmten Menge seine Ansichten mitzuteilen, nahm er sie wahr. Seine Reden wurden immer heftiger, seine Ankündigungen immer drohender. Bayern war von einem politischen Fieber erfasst. Sonntag für Sonntag marschierten die Kolonnen der vaterländischen Verbände durch die Straßen der Städte, um ihre Gesinnung und Stärke zu zeigen. Die Lage trieb einer Entscheidung zu. Alle politischen Gespräche endeten mit der Versicherung, es könne nicht so weitergehen, es müsse etwas geschehen. Da verhängte die bayerische Landesregierung ohne Rücksicht darauf, dass sie damit eine Spannung mit der Reichsregierung heraufbeschwor, am 26. September den Ausnahmezustand. Hitler zwang sie zur Entscheidung. Als Gelegenheit dafür schien ihm die Kundgebung geeignet, die für den Abend des 8. November 1923 im Bürgerbräukeller zur Erinnerung an die 5 Jahre vorher ausgebrochene Revolution angesetzt war. Die Rede des Abends übernahm Generalstaatskommissar von Kahr, der ein umständliches Manuskript über den Marxismus vorbereiten ließ. Am 7. November verständigte Hitler seine Mitarbeiter von der Absicht, bei dieser Gelegenheit loszuschlagen. Über die Vorgänge im Bürgerbräukeller sagte der Historiker Karl Alexander von Müller als Zeuge vor dem Volksgericht München I. Herr von Kahr hatte eine halbe Stunde gesprochen. Da entstand Unruhe am Eingang, als wollten Leute sich hereindrängen. Die Unruhe wurde nicht kleiner, trotz verschiedener Mahnungen. Dann musste der Herr von Kahr seine Rede unterbrechen. Schließlich sah man Stahlhelme auftauchen. Hitler ging durch den Hauptgang zwischen zwei Bewaffneten im Stahlhelm, die Pistole hochgehalten in der Richtung gegen die Decke trugen. Sie bogen ein gegen das Podium zu. Hitler stieg seitwärts von mir links auf den Stuhl. Der Saal war noch unruhig, und darauf gab Hitler dem Mann, der rechts von ihm stand, ein Zeichen. Und der gab mit der Pistole einen Schuss auf die Decke ab. Dann rief Hitler aus: Die nationale Revolution ist ausgebrochen, der Saal ist umstellt. Er bitte die Herren Kahr, Lossow, Seisser hinaus und garantiere für die persönliche Freiheit. Die Herren bewegten sich nicht. Der Generalstaatskommissar war einen Schritt zurückgetreten und stand, Hitler ruhig ansehend, diesem gegenüber. Dann ging Hitler auf das Podium zu. Was geschah, konnte ich nicht genau sehen. Ich hörte, dass er einsprach auf die Herren und die Worte, es werde alles in 10 Minuten erledigt sein, wenn die Herren mit ihm hinausgingen. Die Ereignisse der Nacht vom 8. zum 9. November überstürzten sich. Sobald Kahr, Lossow und Seisser der Gewalt Hitlers entronnen waren, widerriefen sie ihr Hitler gegebenes Versprechen und mobilisierten Reichswehr und Polizei zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung. Hitler erklärte, der kommende Tag werde ihn und seine Mitverschworenen entweder als Sieger oder tot sehen. Am Morgen des 9. November versammelte Hitler seine Anhänger im Bürgerbräukeller an der Rosenheimer Straße. General Ludendorff war im Laufe der Nacht zu ihm gestoßen. Das Kriegsministerium an der Schönfeldstraße war von Hauptmann Röhm und seiner Organisation Reichskriegsflagge besetzt. Reichswehr und Landespolizei hatten Befehl, Demonstrationen in der Stadt zu verhindern. Hitler tat das, was Revolutionäre in solchen Situationen zu tun pflegen. Er marschierte. Der Demonstrationszug überrannte die von der Landespolizei auf der Ludwigsbrücke errichtete Absperrung. Über den weiteren Verlauf berichtete Oberstleutnant Kriebel, der militärische Führer der vaterländischen Verbände. Wir zogen durch die Stadt, überall begrüßt mit Jubel, durch den Rathausbogen, über den Marienplatz. Der ganze Marienplatz war schwarz von Menschen, die alle noch vaterländische Lieder sangen und voller Freude über die schwarz-weiß-rote Fahne und Hakenkreuzfahne zu dem Gebäude hinaufschauten, das bisher mit einer solchen Fahne nicht versehen war. Wir marschierten dann durch die Weinstraße und kamen dann durch die Perusastraße. Nun schwenkte der Marsch ein zur Residenzstraße. Da sahen wir, wenigstens ich vor mir, so einen schwachen Schleier, eine dünne Kette über die Straße herüber. Wir riefen auch wieder, Heil, nicht schießen. Es sprangen sogar, glaube ich, noch Graf, der Begleiter Hitlers, hervor und rief, ihr werdet doch nicht auf Ludendorff schießen. Die Landespolizei wich nun zurück, nach rechts und links auseinander, und wir marschierten weiter. Auf einmal, wir waren gerade auf der Höhe dieser gegen den Odeonsplatz befindlichen Stirnmauer der Feldherrnhalle, also nicht das Treppenhaus, wo die beiden Löwen stehen, sondern auf der eigentlichen Stirnseite der Feldherrnhalle vor dem Odeonsplatz. Da kam von der Richtung der Theatinerkirche ein dicker Schwarm, ein dicker Haufen Landespolizei gelaufen. An der Spitze anscheinend ein Landespolizeioffizier. Dieser Polizeioffizier, Oberleutnant Michel, Freiherr von Gaudin, erklärte in einer am 10. November erstatteten Meldung, plötzlich gab ein Hitlermann, der einen Schritt halb links vor mir stand, einen Pistolenschuss auf meinen Kopf ab. Der Schuss ging an meinem Kopf vorbei und tötete einen hinter mir stehenden Wachtmeister. Für den Bruchteil einer Sekunde trat eine Erstarrung ein. Noch bevor es mir möglich gewesen war, einen Befehl zu geben, gaben meine Leute Feuer, was die Wirkung einer Salve auslöste. Zu gleicher Zeit nahmen die Hitlertruppen das Feuer auf und es entspann sich etwa 20 bis 25 Sekunden ein regelrechter Feuerkampf. Der Marsch nach Berlin, der monatelang durch die bayerische Politik irrlichterte, brach in den Schüssen vor der Feldherrnhalle zusammen. Der Weg des am 31. März 1920 in die Politik entlassenen Gefreiten schien zu Ende zu sein. Sein Versuch, mit Gewalt in den Besitz der Macht zu gelangen, war gescheitert. Das Polizeikommando brachte Hitler in die Strafanstalt Landsberg am Lech. Hitler befand sich in einem Schockzustand. Er verweigerte jede Aussage und trat in den Hungerstreik. Zur Aussage veranlasste ihn der Staatsanwalt Hans Ehard, der mit Hitler ein ganztägiges Gespräch führte. Zur Aufgabe der Selbstmordabsicht bestimmte ihn Anton Drexler. Drexler hatte am 24. November 1923 ein fast zweistündiges Gespräch mit Hitler, den er überzeugte, dass sein Leben für den Fortbestand der Partei unentbehrlich sei. Das Reichsjustizministerium wollte das Verfahren gegen Hitler, Ludendorff und Genossen am Reichsgericht in Leipzig anhängig machen. Das bayerische Gesamtstaatsministerium und das bayerische Justizministerium bestanden jedoch darauf, die Hauptverhandlung vor dem Volksgericht München I, einem im Zusammenhang mit der Räteherrschaft in Bayern errichteten Sondergericht, durchzuführen. Hitler wurde nicht vor dem Reichsgericht, sondern vor dem Volksgericht München I unter Anklage gestellt. Der Haupttermin, als Hitler-Prozess bekannt geworden, fand vom 26. Februar bis zum 1. April 1924 statt. Mit Hitler waren angeklagt General Ludendorff, Dr. Frick, der spätere Reichsinnenminister, Oberstlandesgerichtsrat Pöhner, Oberleutnant Kriebel, Oberleutnant Brückner, Leutnant Wagner, der spätere Gauleiter von Baden, Dr. Weber, der Führer des Bundesoberland, Hauptmann Röhm, der am 30. Juni 1934 erschossene Chef des Stabes der SA, und Oberleutnant Pernet, ein Stiefsohn Ludendorffs. Vorsitzender des Volksgerichts München I war Landgerichtsdirektor Georg Neithardt, ein gebürtiger Nürnberger, der nach 1933 erst Präsident des Landgerichts Hof und danach Präsident des Oberlandesgerichts München wurde. Er wurde unterstützt von einem juristischen Beisitzer und drei Laienrichtern, biederen Münchner Bürgern, die mit der ihnen zugedachten Aufgabe überfordert waren. Die Anklage vertraten der erste Staatsanwalt Ludwig Stenglein und der dritte Staatsanwalt Hans Ehard, der langjährige Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Der Prozess wurde teils in öffentlichen, teils in nicht öffentlichen Sitzungen abgewickelt. Der Wortlaut der öffentlichen Sitzungen erschien in Münchner Tageszeitungen und nach Beendigung des Verfahrens in Buchform. Die Niederschriften der nicht öffentlichen Sitzungen sind bis heute nicht veröffentlicht. Hitler benutzte die Tribüne des Prozesses, um nicht nur Deutschland, sondern die Weltöffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Er war der Mittelpunkt, der Star des Prozesses, obwohl die Anklage gegen Ludendorff, Hitler und Genossen lautete. Hitler wurde als Erster zur Person und zur Sache vernommen. Er benutzte die Gelegenheit, zunächst seinen Lebensweg in der Weise zu schildern, wie er ihn in Zukunft gesehen wissen wollte. Hitler führte aus: Als ich im Jahre 1912 nach München kam, geschah dies nicht zu meiner Ausbildung als Architekturzeichner. Ich war bereits selbstständig. Ich musste mir aber selbst mein Brot verdienen, um mich weiter ausbilden zu können zum Baumeister. Über seine im Kriege erlittenen Verwundungen führte Hitler aus: An Kriegsverletzungen habe ich erlitten eine Granatsplitterverletzung am linken Oberschenkel und später eine Gasvergiftung. Es handelte sich hierbei um eine Vergiftung durch deutsches Gelbkreuzgas. In der Nacht vom 13. auf 14. Oktober ist der gesamte Ypernbogen zum ersten Mal mit deutschem Gelbkreuzgas, das die Franzosen und Engländer wahrscheinlich im Laufe des Rückzugs am 8. August erbeutet haben, beschossen worden. Die Vergiftung äußerte sich in einem Abfallen der Haut, in Bluthusten und in einer schweren Zerstörung der Netzhaut. Ich war zunächst vollständig erblindet und glaubte nicht, jemals wieder das Augenlicht zu bekommen. Drei Kameraden von mir sind sofort gestorben, andere sind erblindet für immer. Bei mir hat sich im Laufe der Behandlung die Sache so weit gebessert, dass ich bei der Entlassung aus dem Lazarett wenigstens eine große Überschrift lesen konnte. Aber dass ich jemals eine Zeitung lesen könne oder überhaupt noch normal lesen könne, war nicht zu hoffen. Mit Rücksicht auf meinen Beruf, der die besten Augen erfordert, musste ich damals als erwerbsunfähig gelten. Diese Schilderung gefiel dem sonst sehr nachsichtigen Landgerichtsdirektor Neithardt nicht. Deshalb wandte er ein: Sie sind als KV entlassen worden und sind im September 1919 als Bildungsoffizier ins Schützenregiment Nummer 19 gekommen. Das Krankenblatt des Lazaretts in Pasewalk ist bereits unter der Revolution hergestellt worden. Um den Einzelnen hat man sich praktisch nicht gekümmert. Wir sind rudelweise angetreten und wurden rudelweise abgeschoben. Beispielsweise habe ich mein Soldbuch nicht mehr bekommen. Kurz danach fragte der Vorsitzende: Man sagt auch, dass die Gründung der Nationalsozialistischen Partei in Deutsch-Österreich auf Sie zurückzuführen ist. Die Gründung der Nationalsozialistischen Partei in Deutsch-Österreich liegt bereits über 20 Jahre zurück. Sie hat mit unserer gar nichts zu tun. Im weiteren Verlauf seiner sehr weitschweifigen Darlegungen berichtete Hitler, auch Zeitungen gelesen zu haben, die ihn als Wortbrüchigen bezeichneten, wozu er mit berechneter Wirkung auf seine Zuhörer bemerkte: In dem Augenblick habe ich tatsächlich bedauert, dass ich an der Feldherrnhalle nicht das Schicksal meiner lieben Kameraden bekommen habe. Diese Art der Verteidigung machte Eindruck. Hitler verstand es, die Gefühle und Empfindungen seiner Richter und vor allem der Öffentlichkeit zu wecken. Er warb um Mitempfinden, ja um Mitleid, indem er vor allem national-vaterländische Töne ansprach. Er gab sich sehr männlich, indem er alle Verantwortung und alle Schuld auf sich nahm. Er bedauerte nicht nur, dass ihn nicht das Schicksal der Toten an der Feldherrnhalle ereilt hatte, er sprach mit Abscheu von der Unredlichkeit und der Verlogenheit der Welt, die ihn wortbrüchig nannte. In dem Augenblick wollte ich tatsächlich nichts mehr wissen von dieser verlogenen und verleumderischen Welt. Und als im Verlauf der nächsten Tage, während der zweiten Woche, dieser Verleumdungsfeldzug weiterging und als einer nach dem anderen in Landsberg eingeliefert waren, deren einzige Schuld die war, dass sie zu unserer Bewegung gehörten, die von der Sache nichts wussten, die nur verhaftet wurden, weil sie unserer Gesinnung waren und man fürchtete, dass ich diese Gesinnung äußern würde, da habe ich den Entschluss gefasst, mich zu verteidigen und mich zu wehren bis zum letzten Atemzuge. Deshalb bin ich in den Gerichtssaal getreten. Nicht, um irgendetwas abzuleugnen oder die Verantwortung wegzuleugnen. Nein, ich protestiere dagegen, dass Herr Oberstleutnant Kriebel erklärt, er habe die Verantwortung für den Vorgang. Er hat keine Verantwortung. Ich trage sie allein. Ich allein habe letzten Endes die Sache gewollt. Die anderen Herren haben nur zum Schluss mit mir gehandelt. Ich bin überzeugt, dass ich nichts Schlechtes wollte. Ich trage die Verantwortung und trage auch jede Konsequenz. Aber eines muss ich sagen. Verbrecher bin ich deshalb nicht und als Verbrecher fühle ich mich deshalb nicht. Im Gegenteil. Hitler fühlte sich als ein Held, auch wenn er das Wort nicht gebrauchte. Nach Hitlers langem Monolog, einer merkwürdigen Form der Einvernahme eines Angeklagten, stellten der Vorsitzende und die Vertreter der Anklage an ihn Fragen. Dabei kam es zu folgendem aufschlussreichen Zwiegespräch zwischen dem Staatsanwalt Ehart und dem Angeklagten Hitler über die rechtliche Gültigkeit der Revolution des Jahres 1918. Ehart war bemüht, Hitler zu einer eindeutigen Aussage zu veranlassen. Sie stehen also auf dem Standpunkt, wenn ich Sie recht verstehe, dass die endgültige bindende Erledigung der Revolution von 1918 bis jetzt nicht eingetreten ist und wollten durch Ihr Vorgehen die Möglichkeit dafür schaffen, dass eine nach Ihrer Auffassung erst rechtlich bindende Abstimmung oder so etwas vorgenommen werden könne. Hitler wich vor dieser Frage in propagandistische Deklamationen aus. Vor allem in einem Punkt gibt es bei mir gar keine Abstimmung. Die Frage, ob ein Volk national oder international zu regieren ist. Ob von Nationalisten oder Marxisten, ist nicht ein Problem der Abstimmung, sondern ein Problem der Moral und des Anstandes. Wenn in einem Staat bloß 1000 Nationalisten und 100.000 andere wären, dann hätten diese 1000 das moralische Recht, vor Gott und der Welt die Nation zu vertreten. Das ist ein Moralproblem und nicht ein Problem der Majorität. Auch am zweiten Verhandlungstag des Prozesses, Mittwoch, den 27. Februar, war Hitler bestrebt, einer verfänglichen Frage Ehards auszuweichen. Der Staatsanwalt wandte ein: Sie haben erklärt, die politische Leitung des Reiches habe ich. Hitler erklärte: Ich habe gesagt, die politische Führung des Kampfes übernehme ich. Der Verteidiger Hitlers, Justizrat Kohl, griff in die Debatte mit der Frage ein: Herr Hitler, würden Sie sich, wenn Sie für sich die erste Stelle beansprucht hätten, nicht sofort auch an erster Stelle genannt haben? Hitler nahm den ihm damit gezeigten dialektischen Ausweg dankbar an. Ich habe mich als Letzter genannt und während sämtliche andere Herren einen Titel hatten, habe ich keinen Titel genommen, sondern bloß erklärt, ich übernehme die Leitung des politischen Kampfes. Der weitere Verlauf der Verhandlung zeigte, Hitler fühlte sich nicht als Angeklagter, sondern als Ankläger. Für ihn war der Haupttermin die Fortsetzung seiner politischen Propaganda mit prozessualen Mitteln. Ihm kam dabei zugute, dass der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Neidhardt, mehr als Geduld, nämlich unverständliche Nachsicht übte. Das Urteil, Hitler erhielt 5 Jahre Festungshaft, entsprach dem Verfahren. Eine Erkenntnis, die der Bayerische Kurier nach der Urteilsverkündung in der gültig gebliebenen Feststellung aussprach: Man mag über das Urteil, das der Vorsitzende des Volksgerichts München am 1. April verkündet hat, denken, wie man will. Das eine wird ihm auch der schärfste Kritiker nicht abstreiten können, dass es der bisherigen Prozessführung völlig und durchaus angemessen ist. Ein Prozess, der von einer Gerichtsverhandlung oft nur den Namen trug und dem Inhaltlichen einer völkischen Agitationsversammlung glich. Ein Prozess, bei dem es kein Verhör der Angeklagten gab und bei dem die rechtlichen Gesichtspunkte gänzlich von parteipolitischen Erörterungen überwuchert wurden. Ein Prozess, bei dem die eigentliche Leitung oft ganz in den Händen der Angeklagten und der Verteidiger lag und Zeugen, Vertreter der Staatsautorität und fremde Souveräne schutzlos allen möglichen Schmähungen ausgesetzt waren. Ein Prozess, bei dem so unwesentliche Gesichtspunkte wie die Frage der außen- und innenpolitischen Folgen oder der Finanzierung der Straftat kaum mit einem Wort berührt wurden. Ein Prozess, bei dem der Staatsanwalt den Saal verließ, weil er keinen Schutz gegen persönliche Beleidigungen fand und am nächsten Tage wieder reumütig zurückkehrte, ohne den Vorsitzenden wegen Befangenheit abzulehnen. Ein Prozess, bei dem über 1000 Dinge gesprochen wurde, niemals aber über den öffentlich erhobenen Vorwurf, dass einer der Verteidiger mit einem Abgeordneten und mit dem Vorsitzenden über ein Vergleichsangebot gesprochen hat, wonach die Angeklagten den Prozess nur dann ohne Schädigung des Vaterlandes zu führen bereit seien, wenn volle Begnadigung zugesagt werden würde. Ein solcher Prozess konnte für wahr nicht anders beendet werden als durch das verkündete Urteil. Die Einlieferung Hitlers in die Festungshaftanstalt Landsberg am Lech beschloss die erste Phase und die erste Form seines politischen Aufstiegs. Aus dem unbekannten Gefreiten, der durch Redegewandtheit auffiel, war innerhalb von 4 Jahren eine politische Figur Münchens geworden. Die Ansichten über diese gingen weit auseinander. Die Honoratioren Münchens hielten ihn für einen Trommler, der die Unzufriedenen zum Sturm auf die verhasste Republik sammelte. Sie betrachteten ihn als einen Agitator ohne Bedeutung und Selbstbewusstsein, einen Getriebenen, keinen Treibenden. Andere waren der Auffassung, Hitler sei gefährlich, lebensgefährlich. Die Art und Weise, mit der Hitler sich in den Besitz der Macht in der NSDAP setzte und die Form, die er bei der Auslösung des Putsches am 8. und 9. November 1923 anwandte, hätte jedem politischen Einsichtigen über Hitlers Methode und Zielsetzung erschöpfend Auskunft gegeben. Der erste Senat des Staatsgerichtshofes des Deutschen Reiches gab in seinem Urteil vom 15. März 1923 eine erschöpfende Charakteristik der NSDAP. Er erklärte: Die NSDAP unter der Führung Hitlers ist entschlossen, zur Erreichung ihrer Ziele, wenn nötig, Gewalt anzuwenden. Die Partei arbeitet augenscheinlich auf die Errichtung einer nationalen Diktatur hin. Hitler betrachtete den Zusammenbruch vom 9. November 1923 als sein politisches Ende. Er wollte Selbstmord begehen. Er sah sich und seine Partei gescheitert. Erst nach langem Zureden fasste er wieder Mut. Hitlers Aufstieg und Fall deutete auf das Ende seiner öffentlichen Tätigkeit. Randfigur der Weltgeschichte. Mehr schien er nach der Verurteilung am 1. April 1924 nicht zu sein. Prägende Jahre eines Diktators. Ernst Deuerlein stellte uns den jungen Hitler vor. Eine Sendung, erstmals ausgestrahlt 1967 im DLF. Die SZ schreibt zum Thema Hitlers Jugend, Zitat: Für Hitlers Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen, für sein totalitäres Denken, seine Kirchenfeindschaft, seinen Hass gegen Tschechen und andere Slawen, seinen Antisemitismus und für seinen biologischen Rassenwahn sind die Wurzeln in seiner Kindheit und Jugend zu suchen. Für seine Erfolge bei den Massen, darüber sind sich alle Beobachter einig, bildeten seine Sprache und Rhetorik die entscheidenden Faktoren. Soweit Historiker und Professor Sandgruber in der Süddeutschen. Ich bin Isabella Kohler, danke fürs Zuhören und bis bald. Und zum Schluss Thomas Mann, dessen 150. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Wir hören ihn in einer seiner legendären Antikriegsreden, die er aus dem Exil in den USA über den Atlantik an die deutschen Hörer schickte. Er hatte Hitler schon früh richtig eingeschätzt. Thomas Mann also am 10. Mai 1945 in der BBC. Zum Trost, der andere Deutsche sozusagen. Ich sage, es ist trotz allem eine große Stunde, die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit. Sie ist hart und traurig, weil Deutschland sie nicht aus eigener Kraft herbeiführen konnte. Furchtbarer, schwer zu tilgender Schade ist dem deutschen Namen zugefügt worden und die Macht ist verspielt. Aber Macht ist nicht alles. Sie ist nicht einmal die Hauptsache. Und nie war deutsche Würde eine bloße Sache der Macht. Deutsch war es einmal und mag es wieder werden, der Macht Achtung, Bewunderung abzugewinnen durch den menschlichen Beitrag, den freien Geist.